Zehntes Kapitel. Als Dr. Slope in das Hinterzimmer trat, worin mein Vater und mein Onkel saßen und ihre Unterredung über das Frauenzimmer hatten, war es schwer zu entscheiden, ob Dr. Slopes Gestalt oder seine Gegenwart sie mehr in Verwunderung setzte, denn weil das Unglück sich so nahe beim Hause zutrug, dass Obadiah es nicht der Mühe wert hielt, ihm wieder aufs Pferd zu helfen, so hatte er ihn, Obadiah, so wie er war, ungestriegelt, ungebürstet und ungespült mit allen seinen Flecken und Klecksen hingeführt. Er stand wie Hamlets Geist, unbeweglich und stumm, an der Zimmertüre. Hier war eine schöne Gelegenheit für meinen Onkel Toby, seinerseits über meinen guten Vater zu triumphieren, denn kein Sterblicher, welcher den Dr. Slope in dieser Tinte gesehen, hätte ableugnen können, dass meine Schwester es nicht gern hätte, es käme ihr ein solcher Dr. Slope so nahe. Allein das war ein Argumentum ad hominem und Spott und Hohn war nicht Onkel Tobys Sache. Dr. Slopes Gegenwart war um diese Zeit ebenso unerklärbar als die Art und Weise derselben, obgleich richtig ist, dass mein Vater erst die Woche vorher dem Dr. Slope davon Nachricht gegeben, dass meine Mutter am Ende ihrer Rechnung wäre, und da der Doktor nachher nichts weiter davon gehört hatte, so war es natürlich und politisch von ihm, einen Spazierritt nach Shandy Hall zu machen, wie er tat, bloß um zu sehen, wie es da stünde.